Hitradio FFH. Bibel aktuell. Aus dem Studio Nordhessen, ich bin Thorsten Scheuermann. Heute spreche ich im Bad Karlshafen mit Pfarrer Daniel Fricke. Was tun wir nicht alles, um gesund zu bleiben? Das richtige Essen, ausreichend schlafen, nicht zu viel Stress und oft Urlaub und Erholung. Nur damit wir möglichst lange glücklich leben. Da klingt dieser Satz von Jesus in der Bibel ganz schön fremd. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert wegen mir, der wird's behalten. Was bedeutet das, Pfarrer Fricke? Ich glaube tatsächlich, die Frage ist, wonach du dich ausrichtest. Also was ist das, wonach du strebst? Also ist es diese Selbstoptimierung? Gibst du deinem Leben irgendwie selbst Sinn und da komplett hingehst mit Volldampf? Also ich muss sagen, ich habe hohen Respekt vor Leuten, die so Iron Man oder so einen Kram machen und da irgendwie voll sich rein investieren. Aber ich glaube, dass du im Leben ja irgendwie den richtigen Fokus brauchst, damit es funktioniert. Und tatsächlich, was ich immer wieder feststelle, ist, dass eigentlich unser Glaube sagt, du musst Kontrolle abgeben. Also du musst ein bisschen loslassen, legst in Gottes Hände, in Jesus Hände, und wenn er steuert, dann ist es eigentlich der Gewinn. Also dann ist es cool. Muss ich wegen meines Glaubens an Jesus dann auch den Tod in Kauf nehmen? Naja, den Tod wirst du ja sowieso erleben, irgendwann, früher oder später. Aber du brauchst keine Angst davor zu haben, ist nicht so schlimm eigentlich. Also du wirst was verlieren, aber vielleicht ist es gar nicht so geil gewesen, wie alle behaupten. Also das ist ja mal zu überprüfen. Wie wertvoll ist irgendwie so ein Leben, wie die meisten es führen oder wie es einem gesagt wird, vorgegaukelt wird, auch durch die Werbung. Ich meine, das haben wir auch gemerkt in der Pandemiezeit, sind manchmal die Basics, ne? Eine Umarmung, ein gutes Wort, was einem richtig gut tut.